Nachricht 6. Im Odeon sehen Sie heute den neuen Film von Christina Lindt, Bitte nicht mit mir. Anfangszeiten 18 Uhr und 20 Uhr. Vorbestellungen bitte unter der Nummer 20 20 20.